schwaches Lächeln, aber Zähne aus Gold. Ein Staatsapparat für die Schönen und Reichen, ohne Rücksicht und Moral, um ihre Ziele zu erreichen. Werden wir zusammen, wir verrotten, wir vergammeln in den Ghettos, in den Slums, wo du nichts mehr tun kannst, außer in der Agonie zu vegetieren und den Überfluss zu konsumieren. Denn der satte Magen geht nicht auf die Straße, und so füttert sie die breite Masse mit Billigfraß, Burger und Fritten. In der Dauerschleife sieht man Herrsche und Titte. Zerrt und federt den Teufel, jagt ihn aus der Stadt, zeigt jedem seiner Diener, wer hier das Sagen hat. Zerrt und federt den Teufel, befreit euch vom Inhalt, beendet diese Tyrannei, es ist Zeit. Zerrt und federt den Teufel. Etwas bringen, während sie verboten. Man spielt die immer gleichen Melodien auf Banknoten. Auch wenn die einzelnen Parteien Rivalen sind, sollte man wissen, dass alles der gleichen Wurzel entspringt. Denn abends sitzen alle in der gleichen Loge, und das Geld fließt immer in die gleiche Hose. Egal wer in welchen Ämtern sitzt, wer nicht mitspielt, wird ausgeknipst. Im Bürgergriff von Fiat Money, du bist kein Mensch, du bist nur Vieh. Gezüchtet, um zu funktionieren, geboren, um ihnen zu dienen. Zerrt und federt den Teufel, jagt ihn aus der Stadt, zeigt jedem seiner Diener, wer hier das Sagen hat. Zerrt und federt den Teufel, befreit euch von den Leid. Beendet diese Tyrannei, es ist Zeit. Eine trügerische Stille zieht durch unser Land, denn den Schwindler und den Gauner haben wir erkannt. Nun rücken wir zusammen, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, und lösen unsere Ketten ab und auf zur Revolution. Zerrt und federt den Teufel, jagt ihn aus der Stadt, zeigt jedem seiner Diener, wer hier das Sagen hat. Zerrt und federt den Teufel, befreit euch von den Leid, endet diese Tyrannei. Zerrt und federt den Teufel, jagt ihn aus der Stadt, zeigt jedem seiner Diener, wer hier das sagt.